Test 7. Aufgabe 5. Jetzt hörst du ein Gespräch. Am Kiosk. Guten Tag. Ich möchte eine Handykarte von 5 Euro. Bitte, hier ist sie. Sonst noch etwas? Noch eine Hundezeitschrift, bitte. Die Zeitschrift Lassie ist schön und auch gar nicht so teuer. Was kostet die? 60 Cent. Ja, das geht. Die kaufe ich. Haben Sie auch Bleistifte? Ja, für 1,55 Euro. So teuer? Den kaufe ich nicht. Ist das alles? Ja, alles. Eine Handykarte und die Lassie, das sind 5,60 Euro. Hier sind 10 Euro. 4 Euro und 40 Cent zurück. Danke. Danke. Tschüss. Du hörst das Gespräch noch einmal. Markiere die Lösung zu den Aufgaben 1 und 2. Guten Tag, ich möchte eine Handykarte von 5 Euro. Bitte, hier ist sie. Sonst noch etwas? Noch eine Hundezeitschrift, bitte. Die Zeitschrift Lassie ist schön und auch gar nicht so teuer. Was kostet die? 60 Cent. Ja, das geht. Die kaufe ich. Haben Sie auch Bleistifte? Ja, für 1,55 Euro. So teuer? Den kaufe ich nicht. Ist das alles? Ja, alles. Eine Handykarte und die Lassie, das sind 5,60 Euro. Hier sind 10 Euro. 4 Euro und 40 Cent zurück. Danke. Danke. Tschüss.